Dismantle Deutschland! Dismantle Deutschland! Dismantle Deutschland! Dismantle Deutschland! Dismantle Deutschland! Dismantle Deutschland! Dismantle Deutschland! Dismantle Deutschland! Dismantle Deutschland! Dismantle Deutschland!